Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, Podcast der Piratenpartei, heute mit Bernd Pirat und Fabio. Stell dich doch mal unserem Millionenpublikum vor, die dich noch nicht kennen. Ja, also erstmal Fabio Pirat, müsste man dann sagen, ich bin nämlich auch Pirat. unser Millionenpublikum, ich freue mich natürlich, hier sein zu können. Und ich hoffe, dass wir eine schöne, entspannte halbe Stunde, dreiviertel Stunde, mal gucken, wie lange wir miteinander haben. Und soll ich jetzt ein bisschen was über meine Piratenaktivitäten der letzten Jahre erzählen oder so? Ja, quasi. Ich sag nochmal ganz kurz, wir hatten uns getroffen, um darüber zu sprechen, was Abgeordnete so den lieben langen Tag im Abgeordnetenhaus machen, um den Leuten, die sich für die BTW-Bundestagswahl eventuell auf Listen stellen zu lassen, eine kleine Entscheidungshilfe zu geben, ob das so die Arbeit ist, die sie überhaupt machen wollen. Und von daher, wenn du erzählen möchtest, einfach frei weg, brauche ich weniger reden über deinen Alltag und was so, was du für wichtig hältst, was man wissen sollte aus der Abgeordnetentätigkeit. Okay, soll ich trotzdem erstmal noch irgendwie was zu mir erzählen oder was? Ja klar, mach ruhig. Also ich bin seit 2007 Pirat, ich bin über den Akafora zu den Piraten gekommen. Wir haben in Braunschweig angefangen, so eine Datenschutzgruppe aufzubauen und darüber bin ich dann eben auch auf die Piratenpartei aufmerksam geworden und bin dann auch Parteimitglied geworden. Der Großteil meiner Energie ist aber von 2007 bis 2009 wirklich in den Akafora geflossen. Wir haben mehrere Demos in Braunschweig organisiert. Ich habe dann 2008 auch so ein bisschen mitgeholfen, die Freiheit statt Angst Demo in Berlin zu organisieren und bin dann war allerdings aber auch von 2008 bis 2009 im Landesvorstand der niedersächsischen Piraten. Es war tatsächlich eine Zeit, wo das eigentlich eine relativ still geplätschert ist. Es waren irgendwie so 20 Aktive in ganz Niedersachsen, die sich auch zum großen Teil sehr lieb hatten. Insofern war das eigentlich eine relativ ruhige Sache. Bin 2009 nach Berlin gezogen, habe dann sehr aktiv die Pressearbeit im Bundestagswahlkampf koordiniert, bin dann 2011 habe ich mich dann aufstellen lassen als Listenkandidat für die Berliner Landesliste und bin dann auch auf Platz 10 gewählt worden bei der Aufstellungsversammlung. Da war die Stimmung in Berlin eigentlich ziemlich scheiße. Da haben viele daran gedacht, dass es eigentlich wahrscheinlich gar nicht klappen wird mit dem Landtag. Aber es war natürlich schon so ein Gefühl da, wenn irgendwo dann hier und wenn irgendwann dann jetzt, und haben natürlich trotzdem Gas gegeben. Und dann hat das ja auch geklappt. Und dann war ich halt einer von 15 Landtagsabgeordneten. Und ich bin dann auch am Anfang, also ich war einer von denjenigen, die sozusagen schon vom ersten Tag an Zeit hatten, nicht nochmal irgendeinen Job kündigen mussten oder irgendwo eine Nebentätigkeit nachgehen mussten. Und habe dann am Anfang auch die Raumkoordination gemacht und war dann auch im ersten Fraktionsvorstand und habe dann eben auch mitgeholfen, die Organisation der Fraktion zu übernehmen. So, inhaltlich bin ich zuständig für Integrationspolitik, Flüchtlingsasylpolitik. Ich bin auch im Hauptausschuss, unterstütze den Heiko Herberg so ein bisschen darin, halt die finanzpolitischen Entscheidungen zu treffen und habe auch noch so ein paar Bereiche im Bereich Inneres, zum Beispiel so die Kennzeichnungspflicht in Berlin und die, was so Polizeigewalt und so halt angeht, also Demonstrationen und so. Das ist so ein bisschen so das Tätigkeitsfeld. Ich bin allerdings, gibt's auch immer noch so ein paar Steckenpferde, also zum Beispiel werde ich morgen morgen oder Mittwoch dann auch nochmal einen Antrag zum Thema Ungarn ins Plenum einreichen. Also da ist es so, dass ich einfach viel Kontakt zu Ungarn habe und eben einfach das Problem sehe, dass es halt im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, wo auch einige Dinge natürlich noch besser laufen könnten, Ungarn halt eben von einem postkommunistischen Musterland in Europa und in der EU tatsächlich eben sich zu einem krass bürgerrechtsfeindlichen autoritären Staat entwickelt und man da eben schon von allen Seiten auch versuchen muss, da auch gegenzuwirken. Deswegen ist das halt auch so ein Steckenpferd von mir und habe dann eben auch versucht, da im Abgeordnetenhaus eben auch eine Mehrheit für zu generieren für diese Position, also dass wir eine Resolution verabschieden zum Thema Ungarn. Und das ist mir aber jetzt leider nicht gelungen, muss man so sagen. Also ich habe es ein halbes Jahr probiert, bin den Leuten hinterhergelaufen und so, aber das hat jetzt nicht geklappt. Wir werden den Antrag jetzt dann morgen dann zu dritt einreichen. Also die Linken, die Grünen und die Piraten zusammen. Und vermutlich werden die SPD und die CDU den dann ablehnen, obwohl sie eigentlich mir schon mal eine Zusage gemacht hatten. Aber ich meine, das ist halt das Leben. So geht das halt. Ja, also ich habe Ja. verschiedene Themenbereiche so. Darf ich da ganz kurz zwei kurze Fragen zwischenschießen, weil es mich gerade Klar. so interessiert? Zum einen, du sagst Asylpolitik. Was sagst du denn zu der aktuellen Aussage unseres Innenministers, was Asylpolitik angeht? Und das zweite ist, was macht ein Ungarn-Antrag in einem Landesparlament? Also, warum, in was genau, worum ging es da? Nur so rein Interessenhalber ganz kurz. Ja, ich fange mal mit Ungarn an. Es ist tatsächlich so, dass das auch so die Hauptfrage ist, die halt die Koalition stellt. Also was macht ein Antrag zu einem europäischen Mitgliedstaat in einem Landesparlament? Das ist erstmal natürlich eine Frage, die man sich selber auch stellen muss. Da kann ich aber schon mal zwei konkrete Antworten geben. Das erste ist, wir haben, also Berlin hat eine Städtepartnerschaft mit Budapest. Das heißt, die Verbindung ist durchaus da und als Städtepartner, also ist nicht genau definiert, was eine Städtepartnerschaft jetzt auch über die rein juristische Ebene hinaus ausmacht. Aber meiner Ansicht nach kann man da auch durchaus rein definieren, dass man sich auch Sorgen machen kann um den anderen, auch sagen kann, hey, ihr habt in letzter Zeit eben vielleicht jetzt nicht genug auf die Bürgerrechte geachtet oder eben mit euren Minderheiten Probleme. Da sollte man eben nochmal nachbessern. Man muss natürlich schon aufpassen, dass das nicht zu ja, besserwisserisch oder zu pseudokolonialistisch irgendwie rüberkommt. Aber ich glaube schon, dass man da so eine Verbindung auch herstellen kann. Und das Zweite ist, dass das Berliner Abgeordnetenhaus auch in der Vergangenheit sich schon mehrfach zu Ereignissen außerhalb Deutschlands auch geäußert hat. Also ein konkretes Beispiel wäre, es hat sich zum polnischen Atomprogramm negativ und kritisch geäußert. Das ist natürlich auch eine Sache, von der man auch selber betroffen sein kann. Und dann aber auch zum Beispiel immer wieder zur Verletzung von Rechten von Homosexuellen in anderen Ländern. Und da auch schon eine Resolution verabschiedet, wo halt drin stand, dass sie sich auch in Zukunft immer wieder äußern werden, wenn Rechte von Homosexuellen oder von LGBT in anderen Ländern auch verletzt werden. Und darauf bauen wir dann eben auch die Argumentation auf. Aber es ist natürlich eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. Das Zweite, was sage ich jetzt zum Friedrich, der sich da irgendwie in gewohnt niederbayerischer, ja, konservativer Weise eben zur Asylpolitik äußert? Also ich, sagen wir mal so, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man auch ernst nehmen muss, weil wir, also es kann durchaus der Anfang sein von einem ziemlich krassen Backlash. Also wir haben ja eigentlich momentan durchaus Chancen, auch Verbesserungen zu erreichen. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade eben die unterschiedliche Auszahlung von lebensnotwendigen Leistungen zwischen Asylbewerbern und Deutschen kritisiert und hat ja auch dafür gesorgt, dass es nicht weiter sein kann, dass ein Deutscher Hartz-IV-Bezieher eben 374 Euro bekommt, während ein Asylbewerber 225 Euro bekommt und ein Jugendlicher eben noch weniger. Auch einige andere Urteile, die in die Richtung gehen. Das heißt, da sind wir eigentlich, hätten wir jetzt auf jeden Fall die Chance, auch Verbesserungen konkret zu erreichen. Und gleichzeitig gibt es aber momentan eben auch auf der EU-Ebene den Versuch, eine neue Richtlinie zu machen, die eben auch einen Backlash bedeuten würde, also auch eine Verschlechterung für die Betroffenen bedeuten würde. Und das wird unter anderem auch dadurch unterstützt, dass man eben in Berlin darauf dringt, dass auch unbedingt dieser Flughafen-Asylknast, neuen Schönefelder Flughafen dann eben auch unbedingt in Einsatz geht, obwohl das eine riesige Geldverschwendung ist und im Grunde genommen auch nur sehr wenige Menschen davon betroffen würden und obwohl das eben auch eine massive Verletzung von Menschenrechten ist. Also das heißt, da gibt es einige Leute, die eben auch sehr stark auf der deutschen oder auf der europäischen Ebene darauf hinarbeiten, eben auch eine Verschlechterung der Zustände zu erreichen und eben auch noch dieses Festung Europa eben voranzutreiben. Also die Grenzen abzuschotten und eben die Bedingungen so stark auch zu verschlechtern für diejenigen, die hier in Deutschland eben auch Zuflucht suchen oder in Europa Zuflucht suchen, damit die dann am besten gar nicht mehr kommen. Und ja, da müssen wir eben gegenarbeiten. Also ich finde es ein sehr wichtiges, piratiges Thema eben auch, sich für die Rechte von Menschen einzusetzen, die eben kaum eine andere Lobby haben. Und das war ja auch mal so ein bisschen so ein Gründungsmythos, dass wir gesagt haben, die Internetnutzer haben keine Lobby, sie wollen jetzt wir sein, und das gilt für Flüchtlinge gewisserweise eben auch. Deswegen finde ich das auch relativ wichtig, dass wir da eben auch aktiv sind, und finde das auch super, dass da mittlerweile auch immer mehr Landesverbände auch sich mit beschäftigen. In Bayern und Hessen sehe ich da große Fortschritte, und in Niedersachsen kam, glaube ich, gerade heute auch eine Pressemitteilung zu dem Thema raus. Also ich sehe da schon die Piraten auf dem richtigen Weg auch. Ja, super. Danke für diesen kleinen Exkurs. Ich möchte es jetzt auch nicht, weil es ein bisschen ab ist, nicht vertiefen. Müsste man vielleicht eventuell mal einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, zurück zum Kernthema. Tätigkeit eines Abgeordneten. Wenn ich das richtig im Kopf habe, seid ihr in Berlin ja nur Teilzeitabgeordnete. Sprich, ihr habt irgendwie nur Halbtagsstelle oder die Zeitaufwendung für einen Halbtag wird euch nur angerechnet. Heißt das auch, dass du nur 20 Stunden tätig bist? Nein, das heißt es nicht. Diese Halbtagsgeschichte ist primär etwas, was sich in der Bezahlung ausdrückt. Das heißt, wir bekommen ungefähr die Hälfte von dem, was die Leute in NRW bekommen, wobei man es jetzt nicht exakt umrechnen kann. Also die haben natürlich noch, also wenn die jetzt irgendwie viel Geld für Wahlkampfbüro und sowas ausgeben, dann haben die am Ende wahrscheinlich nicht das Doppelte von dem, was wir haben, aber trotzdem noch mehr. Und dann ist es tatsächlich so, dass unsere Plenarsitzung ist 14-tägig an einem Donnerstag und findet um 13 Uhr statt. Und da ist eben auch die Begründung, dass die Leute dann vielleicht vorher nochmal ein paar Termine wahrnehmen können oder so. Also mir leuchtet das überhaupt nicht ein. Insofern weiß ich jetzt auch nicht genau, ob das dann nicht noch andere Motivationen gibt und so. Aber das sind dann eben die Punkte. Es spiegelt sich auch wieder, wenn zum Beispiel dann die, da kommen wir ja gleich noch zu, wenn dann zum Beispiel die Nebeneinkünfte nicht veröffentlicht werden, mit dem Hinweis darauf, dass das ja nur ein Halbtagsparlament ist und man sowohl finanziell darauf angewiesen ist, nebenbei zu arbeiten, was ein Bundestagsabgeordneter eigentlich nicht sein sollte, als auch, dass man sagt, naja, ich bin halt hauptberuflich Anwalt und Nebentätigkeit ist bei mir eben das Halbtagsparlament in Berlin. Da gibt es einige Leute, die das sagen. Und dann kann ich natürlich nicht meine hauptberufliche Tätigkeit eben offenlegen. Und das ist, also da an solchen Stellen kommt dann immer diese Halbtagsargumentation. Aber im täglichen Betrieb merkt man davon relativ wenig. Tatsächlich ist es aber so, dass es primär auch eine Frage ist, wie groß ist die Fraktion? Je größer die Fraktion ist, desto stärker kann man sich eben natürlich auch auf Nebentätigkeiten konzentrieren. Und das Zweite ist, ist man in der Regierung oder in der Opposition? Wenn man in der Regierung ist und das eben auch so macht, wie es jetzt gemacht wird, dann kann man sich eben sehr stark auf der Verwaltung ausruhen, mit der man ja eigentlich zusammenarbeitet. Also es ist zum Teil so, dass SPD und CDU in Berlin, ich vermute es in anderen Parlamenten auch ähnlich, sehr viel Zeit daran investieren, eigentlich nur den Senat quasi zu beschützen, zu rechtfertigen, was sie tun und so weiter. Also das ist, man kann das, also die haben quasi einen fast rein defensiven Job. So, die sehen ihre Aufgabe gar nicht darin, irgendwie Verbesserungen zu bewirken, sondern einfach nur das Regierungshandeln quasi zu rechtfertigen und zu verteidigen. Und dafür braucht man natürlich weniger Zeit, als wenn man die ganze Zeit irgendwie selber Anträge arbeitet und Positionspapiere schreibt und ähnliches. Das heißt, wenn man eine kleine Oppositionsfraktion ist, ist die Möglichkeit, dass die alle Abgeordnete Nebentätigkeit haben, halt viel, viel geringer, und es wäre viel unglücklicher, wenn man das macht, als wenn man eine große Regierungsfraktion ist. Ja? Also da muss man auch so ein bisschen Zusammenhänge sehen. Also quasi verteilt es sich bei den anderen auf mehr Schultern und ist deswegen weniger arbeitet als bei euch dann in der Piratenfraktion. Ja, klar. Also es ist tatsächlich natürlich so, dass eine Ausschusssitzung hat dann irgendwie 5 Tagesordnungspunkte, so zum Beispiel. Und zu jedem dieser 5 Tagesordnungspunkte muss sich natürlich jemand darauf vorbereiten aus jeder Fraktion. Und wenn man da zum Beispiel sagen kann, ja, das machen jetzt 5 verschiedene Leute, also es wäre jetzt nicht die Regel, aber das könnte man ja sagen, weil für uns im Ausschuss halt 5 Leute sitzen, dann hat jeder nur einen Punkt. Und für die Piraten muss halt jeder Tagesordnungspunkt von 1 oder 2 Leuten dann halt vorbereitet werden. Ja gut, aber das ist ja, wenn wir es dann in den Bundestag schaffen sollten, mit 5, 6, 7% auch ein Aspekt, der auf die Bundestagsfraktion zukommen würde. Genau, das ist richtig. Ist es tatsächlich, also an der Stelle ist vielleicht immer so ein Appell, dass man einfach sich sehr gut, muss sich halt darauf gefasst machen, dass man dann eben in einem kleinen Team ist, in jedem Ausschuss. Da würde man wahrscheinlich im Bundestag wahrscheinlich auch zu zweit oder zu dritt oder zu viert sitzen. Und in diesem kleinen Team muss man sich dann eben auch koordinieren, was die Ausschussarbeit angeht. Also die Ausschussarbeit besteht zu gewissen Teilen einfach aus Anträgen und Tagesordnungspunkten, die die anderen Fraktionen auf die Tagesordnung setzen. Zu gewissen Teil besteht es daraus, dass man eben selber auch Anträge stellt und die dann oder auch Tagesordnungspunkte eben auf die Tagesordnung des Ausschusses setzt, bei dem man selber natürlich auch schon eben genau Bescheid weiß, wenn man ja selber das auch beantragt hat. Und dann ist natürlich noch alles drumherum. Also so ein Ausschuss erschöpft sich natürlich nicht quasi mit der zweiwöchentlichen Sitzung, sondern da muss man natürlich immer noch mal Zeitung lesen, Pressemitteilungen verschicken, Öffentlichkeitsarbeit betreiben, mit NGOs in Kontakt sein und so weiter und so fort. Also alles, was das drumherum ist. Also ich kann natürlich zum Beispiel Sprecher sein für Entwicklungspolitik und Entwicklungspolitik wird vielleicht in zwei oder drei verschiedenen Ausschüssen behandelt. Dann muss ich mich natürlich nochmal extra koordinieren. Wenn ich sage, ich bin jetzt Sprecher für Rechtspolitik und Rechtspolitik kommt nur im Rechtsausschuss dran, dann ist natürlich meine Sprecherarbeit sehr deckungsgleich mit der Arbeit im Ausschuss. Das ist dann vielleicht auch nicht gerade einfach, aber es ist zumindest schon mal sehr übersichtlich. Und wenn ich aber eben ein Thema habe, was in ganz vielen verschiedenen Ausschüssen drankommt, dann ist es auch natürlich ein bisschen aufwendiger, dann muss ich mit mehr Leuten mich absprechen und koordinieren. Ich sage mal jetzt als Beispiel zum Beispiel die Asylpolitik, die kommt zum großen Teil im Ausschuss für Integration dran. Allerdings, wenn es um Flüchtlingsunterkünfte geht, also wo können die Flüchtlinge eben während ihr Asylantrag bearbeitet wird, ja, unterkommen, dann ist es im Sozialausschuss. Und wenn es um konkrete Abschiebemaßnahmen und den Abschiebeknast und so weiter geht, oder auch um die Residenzpflicht, dann ist es immer im Innenausschuss. Das ist dann quasi klassische Innenpolitik. Und ich kann mir jetzt auch noch bestimmte Aspekte raussuchen, die dann doch noch in einem anderen Ausschuss behandelt würden. Soll ich einmal weiterreden, oder? Ja, immer, wenn du noch was hast. Ja, ansonsten hätte ich jetzt gefragt, wäre ich jetzt auf den Stundenanteil schon mal gekommen. Aber wenn du jetzt noch was anderes hast zu dem Punkt, mach ruhig weiter. Ja, also wie gesagt, den Stundenanteil kann man schlecht berechnen. Also mir ist es schon wichtig, dass ich, also es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, es sind 80 Stunden oder 70 Stunden oder so. Finde ich halt irgendwie Quatsch. Also wenn jemand die Erfahrung macht, dass es für ihn 70 oder 80 Stunden sind, dann kann er das natürlich auch so kommunizieren. Aber das heißt ja nicht, dass es ein 80-Stunden-Job ist. Also was man halt eben hat, ist ein bestimmtes Pensum, was man einfach in der Fraktion verteilen muss. Und das betrifft eben die Ausschussarbeit und die Plenarreden und so. Aber wenn man zum Beispiel selber niemals einen eigenen Antrag ans Plenum stellt, und wenn man selber irgendwie auch über die eigentliche Ausschussarbeit hinaus nicht so viel tut, dann ist es relativ wenig. Der Punkt ist halt, wie gut will ich meinen Job machen? Wie intensiv, wie ausführlich mache ich das? Bin ich mit den Bezirken noch im Gespräch, vielleicht noch mit der Bundesebene dann, also wenn man im Bundestag sitzt, also mit den Landtagen oder mit der Europafraktion, die es ja dann auch irgendwann gibt, bin ich im Gespräch mit dem Parteivorstand oder den Parteimitgliedern, mache ich irgendwelche Konferenzen, also wir machen in Berlin momentan halt einiges so an Veranstaltungen. Wir hatten am Samstag eine Veranstaltung zum Hundegesetz, was geplant ist in Berlin. Dann gab es eine Veranstaltung zum Transparenzgesetz. Jetzt gibt es demnächst nochmal eine Veranstaltung zur Einbeziehung von Roma in Berlin. Also da kann man irgendwie auch, wenn man Bock hat, jede Woche irgendwelche Leute einladen, mit denen diskutieren, Podiumsdiskussionen ohne Ende. Also da ist halt wirklich der Punkt, in anderen Parteien läuft das halt so. Du bist natürlich komplett frei, nur deinem Gewissen verpflichtet, aber wenn du ein bestimmtes Pensum nicht hältst, dann fällt es halt auf und dann bist du nicht wiedergewählt. So. Und das kannst du natürlich auch relativ effektiv machen, wenn du halt einen Parteivorstand hast, der die Listen aufstellt. Da muss man halt eben schauen, ob das dann bei den Piraten ähnlich aussieht oder ob da ein paar Leute auch vielleicht dabei sind, die dann eben ein ganz anderes Pensum machen, also vielleicht viel weniger machen oder so. Und da muss man dann auch erstmal mit umgehen. Da muss man dann sich auch erstmal überlegen, wie man als Gruppe damit umgeht, dass verschiedene Leute verschiedenes Pensum haben, mit dem man ja auch erstmal ziemlich wild zusammengewürfelt wird. Und dass es aber bestimmte Aufgaben gibt, die einfach übernommen werden müssen. Bestimmte Aufgaben sind optional, aber sehr, sehr dringlich, dass man die übernimmt. Und bestimmte Aufgaben sind dann komplett optional. Also ich sag mal, ob man jetzt zusätzlich noch irgendwie eine Demo anmeldet und dann irgendwie dagegen klagt, dass die MPD irgendwo eine Veranstaltung abhält oder so. Das sind natürlich alles, das ist dann halt die Kür. Und wenn man die nicht machen will, dann macht man die nicht. Aber wenn sie keiner macht, dann wird es halt sehr negativ auf die Fraktion zurückfallen. Also im Prinzip muss, ja, wie drückt das aus, sich die Fraktion untereinander selbst motivieren, sagen wir es mal so. Um mal den. Ja, also wenn man, also es ist halt wie in der WG, wenn man das Gefühl hat, die anderen waschen alle nicht ab und putzen nicht, dann hat man selber auch keinen Bock, das jeden Tag zu machen. So, das ist ganz klar. Aber ich meine, ich gehe jetzt mal, bin jetzt mal ganz positiv und gehe auch davon aus, dass die Leute, die jetzt alle irgendwie auf die Bundestagslisten gewählt werden, halt nicht jetzt die totalen Schläfer sind und dass sie auch irgendwie arbeiten werden. Das ist, glaube ich, gar nicht so das große Problem. Interessant wird es dann halt, wenn es dann um die Koordination geht. Das ist, glaube ich, viel, viel spannender. Weil die Koordination kostet Zeit. Wenn man diese Zeit nicht investiert, kostet es aber sehr, sehr viel, verursacht es einfach Probleme. Und also du kannst dich auch wenig koordinieren und trotzdem eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen, aber du kannst dann eben wahrscheinlich weniger gut Sachen wirklich durchsetzen. So, also Koordination ist halt auch wieder eins von den Sachen, die man machen sollte. Aber es fällt nicht sofort auf, wenn man es nicht macht. Und es fällt wahrscheinlich erst nach einem Jahr oder nach 2 Jahren auf. Dann aber umso heftiger. Das ist halt auch so ein Punkt. Und Koordination heißt dann eben auch, dass man sich natürlich in der Fraktion auf eine gewisse Strategie, auf eine gewisse Linie einigt. Das finde ich relativ wichtig. Deswegen fand ich es auch ein bisschen albern als, oder ich finde es halt albern, wenn zum Beispiel, ich werde es nicht lästern oder so, aber wenn in der NRW-Fraktion darüber diskutiert wird, dass man sich eben bei einem Thema nicht auf eine Linie einigen kann. Und dass man dann darüber redet und man 3 verschiedene Pressemitteilungen dazu verschickt. Also das sehe ich nicht als Aufgabe einer Fraktion an. Eine Fraktion sollte schon versuchen, eine Linie zu finden. Und da muss man auch mal Kompromisse eingehen, da muss man auch mal ein bisschen zurückstecken. Und wenn irgendwas so krass ist, dass man einfach sein Gewissen nicht anders verantworten kann, dann muss man sich halt melden. Aber das ist jetzt irgendwie nichts, was irgendwie täglich passiert. Und ich meine, das wäre halt so eine Sache wie bei der Abstimmung über den Rettungsschirm im Bundestag oder so. Ja, das gerade als Opposition, ich meine, also der spielt, der ist die Gewissensfrage auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt wirklich in einer Koalition ist und wenn man weiß, dass man vielleicht eine knappe Mehrheit hat und wenn man hier mit 6 Leuten sich verweigert, dann kommt die Mehrheit nicht zustande. Dann kann man, das ist auch nochmal eine ganz andere Ausgangssituation eben. Ja, und dann ist es halt so, dass die Koordination, da ist es halt wichtig, dass man einfach gut zusammenarbeitet. Ich vermute mal, im Bundestag wird es dann halt auch sowas wie Arbeitskreise geben. Dann hat man eben 5, 6, 7, 9 Arbeitskreise. In jedem Arbeitskreis sind dann halt irgendwie 6 Leute oder so. Und kann natürlich auch in 2 Arbeitskreisen sein. Und dann muss es halt irgendwie schon einen Koordinator geben, der dann irgendwie einlädt zu treffen oder so. Und dann sollten natürlich die Koordinatoren sich irgendwie auch noch wöchentlich oder zweiwöchentlich treffen. Dann muss man halt Prioritäten festlegen. Weil sonst ist das halt totales Chaos. Du stellst ja ohne Ende Anträge und Anfragen und so weiter und jeder verschickt seine eigenen kleinen Pressemitteilungen. Aber wenn man nicht irgendwie Prioritäten festlegt und auch mal als Fraktion sagt, das ist jetzt ein Thema, auf das wir uns stürzen, und wo man eben auch also eine Fraktionspressemitteilung zu verschickt und so, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, dass man überhaupt mit Themen durchdringt. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Also im Prinzip, dass man sich zusammensetzt und selbst wenn man vielleicht in einigen Punkten andere Ansicht hat, trotzdem zusammen am selben Strang zieht, um in dieselbe Richtung zu kommen und da dann auch, ich sag mal, größere Stoßkraft zu haben und mehr Öffentlichkeitswirkung zu haben. Ja, genau. Und damit man auch untereinander eben festlegt, hey, das Thema für die nächsten 6 Wochen oder ein wichtiges Thema für die nächsten 6 Wochen ist jetzt hier die Flüchtlingspolitik wegen irgendeinem Ereignis oder so. Und dann, dass es dann halt keinen Konflikt gibt, wenn man halt sagt, ja, ich brauche jetzt aber die Leute, die müssen jetzt die Veranstaltung vorbereiten und so. Weil es ist ja auch alles eine Ressourcenfrage, ne? Du hast zwar deine eigenen persönlichen Mitarbeiter, aber du hast auch noch die Fraktionsmitarbeiter. Und wie diese Fraktionsmitarbeiter eben eingesetzt werden und wie die arbeiten, das musst du auch untereinander klären. Und das ist natürlich auch eine Frage, die eben damit zu tun hat, dass man da eben eine gewisse Koordination halt eben auch betreibt. Ja gut, dafür hat man ja, oder sollte man ja eigentlich auch dann den Fraktionsgeschäftsführer, die parlamentarischen, nicht Fraktionsgeschäftsführer, den Fraktionsvorsitzenden und den parlamentarischen Geschäftsführer. Wahrscheinlich vor allem der parlamentarische Geschäftsführer, aber ja. Ja, genau. Wie läuft denn das bei euch? Darf ich da mal so fragen? Also ich habe ja von Nordrhein-Westfalen nicht so wirklich den tiefen Blick in die Berliner Fraktion, deswegen frage ich jetzt einfach mal ganz doof. Ja, also welcher Aspekt interessiert dich denn da? Ja, wie ihr euch im Prinzip organisiert habt. Ich sag mal, das ist ja auch interessant dann irgendwann mal, wenn wirklich eine Bundestagsfraktion ist, dass im Prinzip muss die ja aus den Erfahrungen, oder nicht muss, aber sollte aus den Erfahrungen der Landesparlamente viel, viel Know-how ziehen, damit die schnell an den Start kommen. Also ich sag mal jetzt erstmal ganz platt, wir sind halt nur in Anführungszeichen 15 Leute. Das heißt, die Gruppe ist erstmal zu groß, um sich jeden Tag zu treffen. Aber sie ist auch klein genug, als dass es jetzt nicht so total notwendig ist, jetzt irgendwie total die intensiven Strukturen zu schaffen. Jetzt haben wir am Anfang halt auch uns überlegt, so eine Art Arbeitskreiskonzept einzurichten. Mit 5 Arbeitskreisen, die haben wir dann Cluster genannt und das hat sich aber irgendwie aus verschiedenen Gründen halt nicht durchgesetzt. Also obwohl das ja halt einstimmig beschlossen wurde, sind die im Grunde genommen nicht gelebt worden. Und was wir tun, ist halt erstmal, jeder ist halt Sprecher für einen bestimmten Bereich. Manchmal gibt es auch 2 Sprecher für einen Bereich, also Tierschutz zum Beispiel, wenn man sagt, der eine macht das vor allem mit dem Blickrichtung auf den Umweltbereich, der andere vor allem mit der Blickrichtung auf den Rechtsbereich und die koordinieren sich dann halt irgendwie gut. Dann hat man eben selber immer die Möglichkeit, natürlich kleine Anfragen zu stellen. Da muss man auch nicht in der Fraktion nachfragen. Und man kann eben auch Pressemitteilungen verschicken, ohne jetzt mit der Fraktion irgendwie drüber zu reden. Zum Beispiel, wenn man eben eine interessante kleine Anfrage gestellt hat oder wenn man irgendwie was gelesen hat, wo man sich äußern will oder ähnliches. So kann man immer schon mal versuchen, Aufmerksamkeit für irgendwas zu generieren. Und wenn man halt Aufmerksamkeit für irgendwas generiert hat, dann kann man natürlich gucken, ob man das irgendwie zusätzlich ja unter also ob man da an dem Thema halt dranbleiben kann, um dann eben vielleicht auch mal irgendwas durchsetzen zu können. Unsere Fraktionspressestelle arbeitet tatsächlich so, dass sie halt sagt, wenn jemand Anliegen hat, dann kommt er eben zu uns. Aber es gibt halt eben eine Koordination der Ressourcen der Pressestelle, aber das ist jetzt nicht so, dass man, also ist jetzt für uns halt nicht so, es läuft ganz gut, also das ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie jetzt große Probleme gäbe oder so. Kann halt sein, dass wenn man sich zu kurzfristig meldet, die dann sagen, ja, wir haben jetzt aber keine Zeit, was zu machen. Und dann muss man halt irgendwie warten. Also, ja, und dann ist es natürlich so, dass man eben auch Anträge ausarbeiten kann. Und das kommt dann eben dann kommt das halt eben im Plenum dran. Was auch sehr gut läuft, ist zum Beispiel das mit der Frage, wer spricht zu welchem Thema im Plenum oder auch in den Ausschüssen. Da ist es tatsächlich so, dass wir da eigentlich fast nie Konflikte haben, weil eben die Sprecherpositionen verteilt sind und bei Themen, die jetzt nicht ganz klar in einem Bereich liegen, gibt es meistens dann auch irgendwie einen Konsens, wer das dann machen soll. Was wir jetzt nicht haben, ist tatsächlich so eine, also was wir da genau zusätzlich halt noch die Veranstaltung. Also wenn du halt sagst, ich kann ein Thema vielleicht noch zusätzlich ins Gespräch bringen, weil ich eine Veranstaltung mache oder ich mache eine Veranstaltung, um einfach mehr Wissen zu generieren oder so oder um Parteimitgliedern Wissen zu geben. Das geht auch noch alles. Da muss ich dann, also mache ich dann mit meinem Referenten zusammen oder vielleicht auch mit der Pressestelle, die mich dann darin unterstützen. Was wir jetzt halt eben nicht haben, ist wirklich eine umfassende Koordination, wo man mal sagt, ja, in den nächsten 2 Monaten ist uns vor allem Sozialpolitik wichtig oder vor allem Umweltpolitik oder so. Das ist nicht, das machen wir meistens ad hoc. Also wenn man irgendwie merkt, wow, das Thema ist heiß, ich sage jetzt mal NSU oder Funkzellenabfrage oder so, dann schreiben halt alle Medien drüber, das Thema ist halt heiß und dann ist halt klar, dass man da irgendwie hinterher ist. So. Das heißt, bei Themen, die eh sehr intensiv gesellschaftlich diskutiert werden, ist es normalerweise für die Fraktion im stillen Konsens eigentlich total klar, dass man da jetzt zusätzliche Ressourcen reinsteckt. Das führt in der Regel auch nicht zu Problemen. Was man aber natürlich dadurch weniger machen kann, ist, dass man sagt, wir setzen ein Thema, auch wenn das lange dauert, auch wenn das gerade nicht in der Diskussion ist, auch wenn es da jetzt nicht irgendwie das wichtigste Thema der Partei ist. So. Das könnte man als Fraktion ja auch machen, sagen, wir nehmen uns jetzt was raus und versuchen das jetzt mal irgendwie in einer längeren Kampagne eben zu setzen. Aber da müsste man sich ja mal zusammensetzen und dann halt als Fraktion quasi sagen, das ist jetzt ein Schwerpunkt von uns. Habt ihr das schon mal gemacht? Nee, tatsächlich noch nicht. Also wir haben glaube ich, dreimal sowas, was man halt so ein so eine Art Tagung, Fraktions, ich habe gerade den Namen vergessen. Also so eine Fraktionsklausur, wobei die jetzt, ja, da haben wir nicht über Inhalte gesprochen. Und dann haben wir nochmal so ein bisschen so einen Nachmittag gemacht, wo wir halt quasi jeder berichtet hat, was er gemacht hat und was er vorhat. Und dann kann man natürlich über solche Sachen kann man natürlich dann auch feststellen, wow, da gibt es ja irgendwie eine Überschneidung, wir machen da jetzt was zusammen. Aber es werden halt im Grunde genommen keine Prioritäten festgesetzt. Das geschieht halt entweder informell oder individuell. Da würde ich halt schon sagen, da ist die Bundestagsfraktion einfach dann zu groß für, als das auf diese Weise zu machen. Und das muss man dann schon irgendwie regeln. Gut, wir hatten ja noch einen zweiten Block angesetzt, deswegen würde ich an dieser Stelle jetzt einfach nochmal die letzte Frage stellen. Was meinst du, müsste jemand mitbringen oder was sollte man wirklich im Gepäck haben, wenn man in den Bundestag einzieht an Fähigkeiten, Wissen oder was auch immer? So allgemein, ich sag mal, speziell geht ja immer, aber so als Grundvoraussetzung. Meinst du, da könnte man irgendwas schon mal so festlegen? Also erstmal würde ich sagen, es gibt jetzt sozusagen nicht das eine Paket, was man irgendwie mitbringen soll, um für die Reise gerüstet zu sein. Und wenn man das nicht hat, dann ist es irgendwie total die Katastrophe oder so. Also das ist sehr schwer, dass jetzt irgendwie, also man kann das schlecht jetzt auf einen herunterbrechen. Also was mich natürlich freuen würde, wäre, wenn alle Menschen, die für uns in den Bundestag einziehen, ein gewisses Grundverständnis für Politik einfach mitbringen. Und das beinhaltet natürlich auch, wie das Mediensystem funktioniert. Also da sehe ich zum Teil sehr haarsträubende Aussagen, wenn man halt sagt, oh Mist, der Verlag oder das Medium schreibt jetzt was Negatives mit der und der Absicht, da wird einem dann gleich irgendwie vorgeworfen, dass man irgendwie Pressezensur betreiben will oder dass man irgendwie quasi Systempresse vermutet oder ähnliches, wobei natürlich ganz klar ist, dass es halt verschiedene gesellschaftliche Akteure gibt, die alle ein eigenes Interesse haben. Und das eigene Interesse ist halt eine Mischung aus Profit, langfristigen Effekten, aber vielleicht auch bestimmte andere Sachen wie Eigennutz oder so. Also das ist, wundere ich mich zum Teil halt irgendwie wirklich, dass da irgendwie so ganz grundsätzlich Verständnis für gesellschaftliche Dynamiken und gesellschaftliche Prozesse halt irgendwie zum Teil fehlt. Wobei natürlich unsere Gesellschaft auch enorm kompliziert ist und man auch nicht alles durchdringen kann, das ist schon natürlich auch irgendwie klar. Gleichzeitig ist es zum Teil auch so, dass halt Leute auch sehr platt irgendwie auf Medienberichte schimpfen, wenn ich halt sage, okay, da hat jetzt wirklich ein Journalist einfach seine Arbeit gemacht und der Bericht ist auch gar nicht schlecht. Also was ich dann auch nicht verstehen kann. Also das ist also ein Grundverständnis, wie funktioniert Politik, wie funktioniert das Mediensystem, wie gehe ich mit Journalisten um, wie kommuniziere ich in die Öffentlichkeit, wie kommuniziere ich in die Parteiöffentlichkeit, und dann ein anderer Bereich, wem bin ich verpflichtet? Bin ich den Bürgern verpflichtet, meinen Wählern im Wahlkreis der gesamten Partei, dass man sich darüber einfach schon mal Gedanken gemacht hat, dass man da jetzt nicht irgendwie bei Null anfängt und dann plötzlich da, wenn man im Bundestag ist, ich habe da ja schon minimal Eindruck bekommen als Landtagsabgeordnete, aber wenn man im Bundestag ist, dann ist das Ganze natürlich nochmal viel, viel krasser. Also man kriegt da so viel Post und so viel Anfragen, so viel Druck. Das heißt, da muss man sich halt dann klar sein, dass halt sehr unterschiedliche sehr viele verschiedene Akteure an einem zerren und da sollte man sich im Vorfeld halt schon überlegen, wem gilt meine Loyalität, wie gehe ich mit meiner Zeit um, wem gewähre ich Zugang, wie koordiniere ich das und so weiter und so fort. Vielleicht hilft es dann auch, wenn die Leute für sich selber dann eben Büroleiter einstellen, die schon ein bisschen Erfahrung haben oder so. Gut, ich lasse das jetzt mal so stehen und komme zu dem anderen Punkt. Ich hatte dich so ein bisschen überfallen, weil es war eigentlich nicht angedacht. Aber in den letzten 2 Wochen war ja die Diskussion über, was du ganz am Anfang auch schon mal angesprochen hast, diese horrenden Nebeneinkünfte einiger Abgeordneten, die Diäten weit übersteigen. Und deine Antwort war, ich habe mit dir genau den richtigen aus Berlin erwischt, um dieses Thema anzusprechen. Und von daher erzähl mir einfach, warum du der Richtige dafür bist. Ich versuche gerade mal den Antrag nebenbei zu öffnen. Es ist halt, dass wir, also ich sage ein bisschen was Allgemeines, ja. Ich verfolge die Diskussion um die Nebeneinkünfte von Per Steinbrück ja schon seit 2009, 2010. Da hat Lobby Control, nee Quatsch, also Abgeordnetenwatch hat das erste Mal auch darüber berichtet. Fand ich auch sehr gut, dass auch Abgeordnetenwatch über seine reine Moderatorenfunktion hinaus eben auch da klar Position bezogen hat und auch das sehr intensiv auch in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und das fand ich tatsächlich auch sehr befremdlich, dass der eben, also viel krasser als, also da ist natürlich zum einen der Effekt, gerade beim Steinbrück, dass der eben manche Veranstalter, bei denen er referiert, nicht offenlegt, mit der Begründung darauf, dass es ja, dass er das Geld ja von der Redneragentur bekommt. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, also das ist komplette Bürgerverarschung, so eine Aussage, weil die Intention des Gesetzes ist natürlich ganz klar. Ich kann auch irgendwie ein Ein-Mann-Unternehmen gründen und sagen, ich kriege ja das Geld von dem Ein-Mann-Unternehmen ausgezahlt. Ja, und das bin ich natürlich selber. Also da juristisch ist das natürlich irgendwie, ist da natürlich immer möglich, das irgendwie zu umgehen, aber die Intention des Gesetzes ist ja ganz klar. Das zweite ist halt, dass er an einigen Stellen auch im Vorträge gehalten hat, wo nicht ganz klar ist, ob es da noch irgendwie politische Verwicklungen gibt. Und da ist natürlich das Problem, wenn er dann behauptet, ja, ich bin halt immer der gleiche Per Steinbrück, ich erzähle dir nichts anderes als in der Öffentlichkeit. Sorry, was ist das für eine Aussage? Das kann er ja behaupten, aber das kann er ja nicht beweisen. Insofern ist es irgendwie auch eine ziemliche Verarschung. Und auch, dass er im Grunde auch die Leute für dumm hält einfach. Weil es geht ja gerade bei dieser ganzen Geschichte mit der Veröffentlichung der Nebeneinkünfte und der Angabe, wem er auch was erzählt, geht es ja gerade darum, dass man da eben auch eine gewisse Transparenz herstellen möchte. Und das beruht natürlich zu gewisser Weise auch auf Misstrauen, aber auch eben auf Erfahrungen. Und wenn man da jetzt einfach so tut, als würden all diese Erfahrungen und all dieses Misstrauen auf einen selber halt nicht zutreffen, weil man eben ein guter Mensch ist, dann macht man sich da an der Stelle eben auch einfach sehr einfach und verkennt auch einfach die strukturellen Probleme, die der Lobbyismus halt mit sich bringt. Dann ist noch der dritte Punkt, dass er ja die genauen Nebeneinkünfte auch nicht offenlegt, sondern eben diese Stufenregelung gibt, wo man einfach dann sagt, es ist unter 1.000 Euro, über 1.000 Euro, über 3.500 Euro, über 7.000 Euro. Und in dieser Stufenregelung fällt natürlich auch ganz viel weg. Also es ist zum Teil so, dass die Leute 20, 50.000 Euro kriegen für einen Vortrag. Das wird aber nicht erfasst, weil es einfach mehr als 7.000 Euro angegeben wird. Und da ist es tatsächlich so, dass man natürlich sagen kann, wenn ich jetzt irgendwie ein sagen wir mal, ich bin Anwalt und ich habe einen Mandanten und ich will aber jetzt irgendwie den Mandanten nicht offenlegen. Und dann sage ich halt, okay, ich kann auch nicht den exakten Betrag angeben, der mir bezahlt wird, weil dann ist es halt relativ leicht, vielleicht den Mandanten herauszufinden. Also gebe ich nur einen ungefähren Betrag an. Also das sind so ein bisschen die Sachen, die dahinter stecken. Aber das ist meiner Ansicht nach, reicht das auch alles nicht weit genug. Und ich denke auch, dass das die exakte Veröffentlichung der Nebeneinkünfte eigentlich auch notwendig wäre und dass diese Stufenregelung eigentlich auch viel zu soft ist. Ja, das ist so ein bisschen zu dem Fall Per Steinbrück. Und wir haben im Abgeordnetenhaus auch also eine noch viel softere Regelung als im Bundestag. Da gibt es noch nicht mal die Stufen. Da gibt es einfach nur die Regelung, dass wenn man mehr als 2.000 Euro im Jahr verdient, also man muss komplett offenlegen im Handbuch des Abgeordnetenhauses und auf der Internetseite, was der Beruf ist. Also wenn ich nebenbei als Anwalt arbeite, dann muss ich eben offenlegen, dass ich nebenbei als Anwalt arbeite. Punkt. Das sonst nichts. Und wenn ich mehr als 2.000 Euro im Jahr verdiene, dann muss ich das eben auch dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses quasi zuschicken. Anzeigen, da muss ich ihm halt irgendwie darüber informieren, ja, Herr Präsident, ich habe mehr als 2.000 Euro verdient. So, das ist natürlich total absurd. Also es ist ja quasi überhaupt keine Information. Und deswegen ist es auch notwendig, dass wir in Berlin auch da nochmal ein bisschen strengere Regeln auch uns geben. Und wir hätten auch, schon direkt relativ bald einen Antrag gestellt zu den Nebeneinkünften. Leider sind es die Grünen halt zuvor gekommen. Die hatten den wohl noch auf Tasche, haben den schon mal irgendwann anders eingebracht, vermutlich. Und haben halt einen Antrag gestellt zur Verschärfung des Abgeordnetengesetzes in Berlin. Das war im Januar, glaube ich, also relativ früh. Und ja, ich habe dann halt im Plenum zu dem Thema geredet und habe dann auch gedacht, dass der Antrag gut ist, aber dass er halt nicht weit genug geht. Weil der grüne Antrag versucht jetzt nämlich in Berlin die Stufen einzuführen, die es im Bundestag auch gibt und die sich ja auch im Fall Steinbrück zum Beispiel schon als unzureichend erwiesen haben. Außerdem sind da noch so ein paar andere Regelungen drin. Also er fängt zum Beispiel eben auch erst bei 1000 Euro an. Und da ist natürlich auch der Punkt, klar, okay, man kann auch sagen, wer weniger als 1000 Euro im Jahr Nebeneinkünfte hat, das ist jetzt wirklich nicht relevant. Aber warum kann man nicht auch beim ersten Euro anfangen? Also da werden wir auch nochmal einen Änderungsantrag einbringen, damit das eben noch ein bisschen strenger wird als der sowieso schon strengere Antrag der Grünen. Und die Diskussion dazu ist am Mittwoch. Da ist nämlich der Antrag dann nach einem halben Jahr endlich im Rechtsausschuss und kann dann demnächst dann in der zweiten Lesung im Plenum besprochen werden. Im Rechtsausschuss am Mittwoch wäre eigentlich der Simon Weiß zuständig. Der ist aber da, weil er auch noch gleichzeitig medienpolitischer Sprecher ist, mit dem Medienausschuss auf Tour. Ich glaube in Brüssel oder so. Und deswegen vertrete ich ihn da und stelle das da vor. Und ja, ich gehe aber sehr stark davon aus, dass die SPD und die CDU unseren Änderungsantrag und den Antrag der Grünen ablehnen wird, weil der Antrag, also mit der klassischen Begründung, wir sind ja nun Halbtagsparlament, wenn es ist ja was ganz anderes, als wenn, also wenn ich jetzt irgendwie als neben meiner Abgeordnetentätigkeit eben noch als Anwalt arbeite, weil ich bin ja eigentlich hauptberuflich Anwalt. Und ich bin dann nur in meiner Nebentätigkeit hier im Parlament. So. Und es gibt ja tatsächlich so ein paar Leute bei der CDU oder so, die kommen halt wirklich nur alle 2 Wochen zur Plenarsitzung quasi. Bei denen muss man sich dann wirklich fragen, ob das für die ein ernster Job ist, was sie da machen, oder ob das einfach nur, ich verbringe meine letzten Ruhejahre irgendwie nochmal hier so in dem Haus. Und ja, das ist halt so ein Standard, so ein Killerargument, was dann halt kommt, wenn man halt denen sagt, dass sie halt gewisse Transparenzverpflichtungen auch haben. Nö, das haben wir nicht. Das ist ja nur ein Nebenjob hier für uns und das ist auch alles nicht so wild. Und meine Güte, wir sind ja eh nur so quasi ein Stadtparlament. Also das ist dann so ein bisschen das, was dann kommt. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass der Antrag dann am Mittwoch auch abgelehnt wird. Das ist irgendwie total geil. Das muss ich auf die Zunge zergehen lassen. Ich bin nur Teilzeit-Volksvertreter, von daher kann es scheißegal sein, welcher von den Leuten, die vielleicht Interesse daran haben, meine Interessen zu lenken, mir Geld gibt. Ja, und dann kommen natürlich noch die klassischen Anwaltsgründe, ne? Also Freiheitspflicht gegenüber Mandanten. Und wenn man dann sagen würde, ja, wenn ihr mir meine Verschwiegenheitspflicht oder die Möglichkeit, meine Verschwiegenheitspflicht nachzukommen, einschränken wollt, dann kommt das ein Berufsverbot gleich. Deswegen könnt ihr mich quasi nicht dazu zwingen, als Anwalt meine Mandanten preiszugeben oder meine konkreten Nebeneinkünfte oder so. Und ja, das ist natürlich tatsächlich schwierig, weil es da halt eine Bundesrechtsanwaltsordnung auf Bundesebene gibt. Bundesrecht bricht Landesrecht. Das heißt, wir können da in Berlin auch tatsächlich, an einigen Stellen sind wir einfach geknebelt. Und wir haben da echt in der letzten Woche sehr lang rumüberlegt, ob wir da noch irgendeine zusätzliche Verpflichtung halt mit reinnehmen, irgendeine Beschreibung, die das ein bisschen konkretisiert. Aber wir sind da echt dran gescheitert, da jetzt uns irgendwas auszudenken, was nicht mit der Bundesrechtsanwaltsordnung oder mit der Berufsfreiheit eben kollidiert. Und haben deswegen uns auch dafür entschieden, dass wir sagen, naja gut, mehr als ein Satz Interessenskonflikte oder mögliche Interessenskonflikte sollen offengelegt werden, ging halt nicht. So. Naja, ich bin zumindest mal gespannt, was eure Debatte dann da ergibt und ob die CDU und die SPD das sich nach dem, was in den Medien los war, wirklich das einfach so abbügeln. Und ich hoffe, wenn sie es abbügeln, dass es das entsprechende Medienecho dann gibt. Ja, das habe ich auch. Und tatsächlich haben wir ja als Fraktion, da bin ich auch relativ stolz drauf, schon Anfang des Jahres gesagt, dass wir irgendwie den Antrag der Grünen ja zwar ganz nett finden, aber dass wir überhaupt nicht nachvollziehen können, dass jemand so einen Antrag stellt und dem selber aber nicht nachkommt. Also Es ist ja ein Unterschied, ob ich Parteimitglied bin, was sagt, alle Software soll Open Source sein und dann selber Open Source entwickle oder proprietäre Software. Oder ob ich halt ein Abgeordneter bin, der sagt, die Nebeneinkünfte sollen eigentlich transparent offengelegt werden und das dann aber selber schon nicht mache, weil mein Antrag wird ja eh abgelehnt. Ja, das ist dann, da denke ich schon, dass es dann auch ganz klar möglich wäre, dann einfach mit gutem Beispiel voranzugehen. Und deswegen haben wir ja eben schon Anfang des Jahres auch gesagt, dass wir unsere Nebeneinkünfte auch komplett veröffentlichen und haben dann eben auch eine zentrale Seite angelegt, wo so gut wie alle Abgeordneten eben ihre Nebeneinkünfte auch anzeigen. Also ich habe irgendwie mal in meinen letzten 12 Monaten halt mir irgendwie einmal war ich auf einer Tagung und habe da einen Vortrag gehalten und habe dafür halt irgendwie, was war es, 650 oder so, 600 € bekommen. Das war im Grunde noch alles und das war auch im Vorfeld vereinbart worden, also noch lange bevor ich halt daran denken konnte, mal irgendwann Abgeordneter zu sein. Also so viel ist es in der Regel auch nicht. Wir haben natürlich zwei Leute in der Fraktion, die noch ein bisschen arbeiten nebenbei, aber ja, also das ist bei uns in der Fraktion halt wirklich sehr wenig. Kannst du nochmal die Adresse der Seiten nennen, damit interessierte Zuhörer die dann auch finden? Ja, also da geht man einfach auf die Webseite der Piratenfraktion. In Berlin? Genau, also man geht einfach auf piratenfraktion-berlin.de. Dann hat man rechts oben neben dem Kalender so ein Icon, das heißt über uns. Wenn man da drüber geht, dann klappen eben verschiedene Bereiche aus, verschiedene Seiten. Und eine davon ist halt eben die Seite Nebeneinkünfte. Da kann man dann draufklicken und dann findet man die Nebeneinkünfte der Abgeordneten da. Gut, wunderbar. Ich würde auch sagen, wir haben jetzt knappe 45 Minuten voll. Wir lassen das so stehen. Möchtest du den Zuhörern noch irgendwas zu den Themen, die wir besprochen haben, sagen, was ich nicht gefragt habe, was du denkst, was noch wichtig wäre? Ja, also wenn es halt darum geht, also ich glaube zum Beispiel, die Veröffentlichung der Nebeneinkünfte oder so, es wird halt, solche Sachen sind bei Piraten jetzt keine großen Streitfragen, also da wird es immer einen großen Konsens geben, glaube ich. Und ich denke, dass wir auch relativ lange davor gefeit sind, dass die Leute jetzt irgendwie auf die Idee kommen, ich will aber Fraktionsvorsitzender sein und gleichzeitig irgendwie auch noch 50.000 € im Jahr mit Vorträgen verdienen und ich will aber nicht genau angeben, für wen ich die halte. Also sowas wird es bei uns nicht geben einfach, weil es auch viel zu massiv rufschädigend wäre, wenn man sowas macht. Womit wir natürlich irgendwann Probleme kriegen werden, ist halt, wenn wir mal irgendwie einen Minister in die Wirtschaft verpinkelt oder so. Das ist klar, da werden wir irgendwann Konflikte kriegen und da müssen wir irgendwann drüber reden und dann gucken, wie wir damit umgehen. Aber das sehe ich jetzt alles noch nicht so dramatisch. Was halt viel interessanter ist, ist halt wirklich der Punkt, dass ich, also was halt mit den Leuten ist, die jetzt überlegen, sich auf eine Landesliste wählen zu lassen oder nicht. Und ja, da kann ich die Leute ja wirklich nur dazu motivieren, dass sie eben sich das gut überlegen. Und sich auch gut überlegen, ob sie wirklich fernab der Heimat unter Umständen dann so intensiv im Einsatz sein wollen. Ob sie dann halt wirklich dem, was da so an Ansprüchen auch aufgestellt wird, gerecht werden können. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich zum Teil auch das Gefühl habe, dass die falschen Leute sich das dann überlegen und dann doch zurückziehen. Also gerade Leute, die vielleicht sagen, ich kann zwar viel arbeiten und habe auch ein gutes politisches Verständnis und Gespür, aber ich bin vielleicht jetzt nicht der Durchsetzungsstärkste oder die Durchsetzungsstärkste. Das heißt, die Leute möchte ich nochmal extra dazu motivieren, dann eben auch doch zu kandidieren, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid gute Teamplayer, aber könnt euch nicht immer in jeder Situation durchsetzen. Versucht es auf jeden Fall und wir als Partei müssen dann eben damit umgehen, wie wir euch unterstützen können. Schönes Schlusswort. Ich danke dir wirklich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ja, dir auch einen schönen Abend, Bernd, und danke für die Möglichkeit, hier dich zu treffen. Immer gerne. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.